Siebtens, der 30-jährige Krieg. Untertitel: Der Kaiser und sein Kanzler, Aufstand in Böhmen und Sieg der Kriegspartei in Wien, der neue Kaiser, die Hilfe der Liga, Friedrich V., der Winterkönig, das Strafgericht in Böhmen, der Kampf um die Pfalz, Eingreifen Dänemarks, Wallenstein, Aufstand der Bauern in Oberösterreich, Niederlage Christians, Stralsund, Wallensteins Entlassung, der Siegeszug Gustav Adolfs, Wallenstein wieder im Amt, die Schlacht bei Lützen, Sturz und Ermordung des Friedländers, der Prager Friede, Eingreifen der Franzosen, wachsende Verwüstung, wie der Westfälische Friede aussieht, das zu Boden getretene Deutschland. Durch die Abdankung des Bruders an das Ziel seiner Wünsche gekommen, wird nun Matthias 1612 bis 1619 auch zum Kaiser gewählt. Ein kurzes Interregnum ist durch das Versagen Kursachsens von den evangelischen Ständen nicht genützt worden. Der neue Kaiser zählt 55 Jahre. Früher ein ehrgeiziger Dringer, offenbart sich nun als gänzlich von seinem Ratgeber Klessel abhängig, ohne ihn unter allen Umständen die Unterstützung zu sichern, deren ein Minister durch seinen Herrn in schwierigen Fällen teilhaftig sein muss. Klessel sucht als Staatsmann die Gegensätze im Reich auszugleichen. Um den Frieden zu erhalten, möchte er den Evangelischen gern in der Frage des Stimmrechts protestantischer Administratoren der Stiftslande oder in der Frage der über Donauwörth verhängten Acht gefällig sein, denn ohne ein solches Entgegenkommen sind die Reichsstände der Union zu keiner Türkenhilfe mehr bereit. Aber der Kanzler scheitert an der Entschlossenheit der Liga, die in keiner der strittigen Fragen nachgeben will. Die Union hat eben durch den Ehebund ihres Hauptes Friedrichs V. mit der Tochter des Königs Jakobs I. von Großbritannien ihre Stellung verstärkt. Der englische König vermittelt zwischen der Union und den Niederlanden ein 15-jähriges Bündnis. Christian von Anhalt knüpft auch Verhandlungen mit der Krone von Schweden an. So bleiben der Friedenspolitik Klessels Erfolge versagt. Gegen den ehrgeizigen, übrigens auch eigennützigen Mann stehen die Mitglieder des Erzhauses, nicht allein der fanatische Ferdinand. Der ehemalige Gegenreformator ist jetzt ein Hindernis für die katholische Aktionspartei geworden. Für seinen Kaiser erringt er einen namhaften Erfolg, indem er durch dessen Eintritt in die Liga das allzu große Übergewicht des Herzogs Maximilian von Bayern beseitigt. Der katholische Kampfbund zerfällt nun in drei Kreise, in den rheinischen, bayerischen und österreichischen, und wird von einem Direktorium geführt. Als Lockmittel für Kursachsen, dessen vermittelnde Haltung in Klessels Programm passt, wird bestimmt, dass auch Protestanten aufgenommen werden können. Wichtig wird die Frage der Nachfolge für den kinderlosen Matthias. Das Erzhaus präsentiert als Kandidaten Ferdinand von Steiermark, den Neffen des Kaisers, der in seiner Person den gesamten deutschen Besitz der Habsburger wieder vereinigen wird. Der König von Spanien, der als Enkel Maximilians II. Ein gewichtigeres Recht auf die Krone zu haben vermeint, wird von Ferdinand durch das gewissenlose Versprechen der Abtretung des urdeutschen Sundgaus, der für den Spanier als Heeresweg aus Italien nach den spanischen Niederlanden höchst wichtig ist, von seiner Kandidatur abgebracht. Die Bemühungen um die Nachfolge Ferdinands werden beschleunigt, da sich der Gesundheitszustand des Kaisers verschlechtert. Gegen das Versprechen, ihre Rechte und Privilegien zu wahren, nehmen die Böhmen Ferdinand als König an. So wird er hier und bald auch in Ungarn gekrönt. Jedoch die Wahl zum römischen König schiebt sich infolge der entschlossenen Ablehnung durch den Brandenburger und Pfälzer immer wieder hinaus. Ehe noch der Kaiser die Augen schließt, ist über die fanatische, zu keiner Verständigung mehr bereite Generation der Religionskrieg, der unselige 30-jährige Bürgerkrieg der Deutschen, hereingebrochen. Es ist in Böhmen, wo der schon so lange glimmende Brand, der vor 10 Jahren am Rheine aufzulodern drohte, nun mit aller Wucht zum Himmel steigt. Er wird ganz Deutschland erfassen und eine so grausame Brandstätte zurücklassen, dass erst die Arbeit von Generationen auf diesen Trümmern eine neue Blüte hervorzubringen vermag. Die gereizte Stimmung der Konfessionen in Böhmen führt zur Entladung, als der Abt von Braunau die Einstellung des protestantischen Kirchenbaues im Gebiet der Abtei fordert und der Erzbischof von Prag die Kirche vom Klostergrab niederreißen lässt, obwohl sie dem Majestätsbrief gemäß auf königlichen Gütern, als solche gelten in Böhmen auch die kirchlichen, errichtet worden ist. Die Evangelischen, auch aufgebracht durch die Übergriffe königlicher Statthalter, berufen die evangelischen Landesbeamten und Kreisdeputierten nach Prag. Der Landeskämmerer aber verbietet den Städten die Teilnahme. Nach Zurückweisung seiner Beschwerden beschließt der Adel eine zweite Tagung, die am 21. Mai 1618 zusammentritt. Ihre Teilnehmer, an der Spitze der heißblütige Graf Heinrich Matthias Thurn, ziehen auf das Gerücht, dass die Statthalter Martin Nitz und Slavata Gewalt gegen diese Versammlung planen, nach der Landstube auf dem Hradschin, wo sie nach einer erregten Aussprache nach gutböhmischem Brauche die beiden Statthalter, aber auch den völlig unschuldigen Schreiber Fabricius in den 10 Meter tiefen Burggraben schleudern. Doch entkommen diese glücklich der Wut der Verfolger. Die Böhmen bilden nun ein 30-köpfiges Direktorium, Wenzel Wilhelm von Ruppa an der Spitze. Thurn, der nicht tschechisch kann, übernimmt die Aufstellung eines Heeres. Die Stände von Mähren, Lausitz und Schlesien werden zum Beitritt aufgefordert. Die Union wird um Hilfe gebeten, an den Kaiser wird ein Rechtfertigungsschreiben abgesandt. Die Jesuiten werden des Landes verwiesen. In Wien sind Klessel und der Kaiser für Verhandlungen mit den revoltierenden Ständen. Aber eine Erzherzogsverschwörung, hinter der der spanische Gesandte Oñate steht, bemächtigt sich des den Scharfmachern verhassten Bischofs und entführt ihn nach Tirol. Vor die vollzogene Tatsache gestellt, gibt der Kaiser den alten Berater, der ihm auf den Thron geholfen hat, preis. Mit einem solchen Herrn konnte man keine mutige Politik machen. Mut aber war damals erforderlich, um den bedenkenlosen Fanatikern entgegenzutreten.